Kennen Sie vielleicht zufällig den Namen des Offiziers, der dies Bataillon kommandiert hat? Es war mein Vater. Er war damals Major und wurde wegen seiner Haltung an jenem unseligen Tage zum Kolonel befördert. Ihr Vater? Wahrhaftig. Es war ein heldenhafter Mann. Es wäre mir eine große Freude, ihn wiederzusehen. Sicherlich würde ich ihn sofort erkennen. Befindet er sich noch am Leben? Nein, Colonel, antwortete leicht erblassend der junge Mann. Ist er auch bei Waterloo dabei gewesen? Ja, Colonel, aber er hatte nicht das Glück, auf dem Schlachtfeld zu fallen. Er ist vor 2 Jahren auf Korsika gestorben. Mein Gott, wie herrlich doch dieses Meer ist. Seit 10 Jahren habe ich das Mittelmeer nicht gesehen. Finden Sie es nicht auch schöner als den Ozean, Mademoiselle? Ich finde es zu blau und die Wellen nicht hoch genug. Sie lieben eine wilde Schönheit, Mademoiselle. Oh, dann wird sicherlich die korsische Landschaft Gnade vor Ihren Augen finden. Meine Tochter, erklärte der Colonel, liebt alles Außergewöhnliche. Eben deshalb hat Italien ihr so wenig gefallen. Ich kenne von Italien, sagte Orso, eigentlich nur Pisa, wo ich einige Zeit zur Schule gegangen bin. Aber mit Entzücken denke ich zurück an den Dom, an den schiefen Turm, an den Camposanto. Erinnern Sie sich vielleicht an das Gemälde »Der Triumph des Todes« von Andrea Orcagna? Ich glaube, ich könnte es zeichnen. So deutlich ist es mir vor Augen geblieben. Miss Lydia begann zu fürchten, der Herr Leutnant werde sich in endlose Tiraden der Begeisterung über die Kunstwerke Italiens verstricken. »Gewiss, das ist alles sehr hübsch«, sagte sie gähnend. »Doch bitte, Papa, entschuldige mich. Ich habe etwas Migräne und möchte in die Kabine hinunter.« Sie gab dem Vater einen Kuss auf die Stirn, nickte dem Leutnant hoheitsvoll zu und verschwand. Die beiden Männer plauderten noch weiter, jetzt nur von der Jagd und vom Kriege. Dabei ergab sich, dass sie bei Waterloo einander gegenübergestanden und wohl manche Kugeln miteinander gewechselt hatten. Das verstärkte ihr gutes Einvernehmen noch erheblich. Einem ausführlichen Meinungsaustausch über Napoleon, Wellington und Blücher folgten Jagdabenteuer mit Hirschen, Wildschweinen, Mufflonschafen. Inzwischen war die Nacht vorgerückt und die letzte Flasche Bordeaux geleert. Der Colonel drückte dem Leutnant abermals die Hand, wünschte ihm gute Ruhe und sprach die Hoffnung aus, dass eine so seltsam begonnene Bekanntschaft sich in freundlichen Bahnen weiterentwickeln werde. Dann trennte man sich. Mondbeglänzte Zaubernacht. Sanft beschwingt durch eine leichte Brise, glitt die Goelette dahin. Miss Lydia hatte vorhin durchaus keine Lust empfunden, sich zur Ruhe zu begeben. Nur die Gegenwart eines Profanen hatte sie abgehalten, sich oben auf Deck jener Schwärmerei zu überlassen, zu der eine Mondnacht auf dem Meere jedes poetische Herz verführt. Als sie annehmen zu dürfen glaubte, der Leutnant, dieses gewiss ungemein prosaische Wesen sei in einen gesunden Schlaf gefallen, erhob sie sich, nahm ihren Pelz, weckte die Kammerjungfer und stieg wieder zur Oberwelt empor. Dort befand sich jetzt niemand, außer dem Matrosen am Steuer, der in korsischem Dialekt eine Art Klagelied sang, eine wilde, eintönige Weise. Miss Lydia verstand nicht jedes einzelne Wort, begriff jedoch, dass es sich um einen Mord handeln musste. Verwünschungen gegen die Mörder, Rachedrohungen, Lobeserhebungen auf den Toten, das schien alles wirr durcheinander zu gehen. Sie verstand etwa Folgendes. Nicht Kanonen, nicht Gewehre ließen seine Stirn erbleichen. Heiteren Sommerglanz der Seele zeigte er noch auf dem Schlachtfeld. Falke war er Freund des Adlers, süßer Honig seinen Freunden, doch den Feinden Zorn der Sturmflut. Sonnenhoch und mondesüß. Ihn, der mit des Landes Feinden 100-mal sich hat gemessen, ihn erschlugen in der Heimat hinterrücks die Meuchelmörder, wie einst Vitolo, der Feigling, schlug den Helden Sampiero. Hängt das Ehrenkreuz mir dorthin an die Wand ganz nah am Bette, dies in mancher Schlacht verdiente Kreuz an seinem roten Bande. Ach, mein Hemd ist noch viel röter. Aufbewahrt dem fernen Sohne sein Kreuz und blutges Hemde, dass er heimgekehrt erblicke in dem Hemd die beiden Löcher und dass er zwei Löcher bohre in des Meuchelmörders Hemd. Ewig dürstet meine Rache nach der Hand, die abgedrückt hat, nach dem Auge, das gezielt hat, nach dem Herzen, das den Plan sann. Der Matrose brach plötzlich ab. »Warum singt er nicht weiter, mein Lieber?« fragte Miss Neville. Mit einer verstohlenen Kopfbewegung wies der Matrose auf eine eben aus der Luke emportauchende Gestalt. Es war der Leutnant Orso, der gleichfalls den Zauber der Mondnacht genießen zu wollen schien. »Setzt euer Klagelied doch fort«, sagte Miss Lydia. »Es hat mich außerordentlich interessiert.« Sich zu ihr vorbeugend, antwortete der Matrose leise, »Den Rimbecco gebe ich niemandem.« »Wie? Den...« Der Matrose antwortete nicht. Er begann, vor sich hin zu pfeifen. »Ich überrasche Sie also doch beim Bewundern unseres mittelländischen Meeres, Miss Neville«, sagte sich ihr nähernd der Leutnant de la Rebia. »Gestehen Sie, dass auf keinem anderen Meere der Mond einen so zauberhaften Glanz hat.« »Ich habe gar nicht darauf geachtet. Mich fesselte vielmehr ein Beispiel korsischer Lyrik. Der Matrose sang ein Totenlied, hat es aber leider im interessantesten Moment abgebrochen.« Der Matrose beugte sich tief vornüber, als ob er den Kompass eingehend studieren müsse. Gleichzeitig zupfte er Miss Neville heftig am Pelz. Es schien, als ob sein Totenlied in Gegenwart des Leutnants Orso keinesfalls gesungen werden dürfe. »Was war es, was du eben gesungen hast, Paolo? War es ein Vocero? Mademoiselle hat die Worte verstanden und möchte den Gesang zu Ende hören.« »Das Ende habe ich vergessen, Orsanton«, antwortete der Matrose. Und schon begann er aus voller Kehle ein Preislied auf die heilige Jungfrau herauszuschmettern. Aber Miss Lydia hörte dem frommen Hymnus nur mit halbem Ohre zu. Sie drängte den Sänger nicht weiter und nahm sich vor, eine bessere Gelegenheit zur Entschleierung des Rätsels abzuwarten. Ihre Kammerjungfer jedoch, die als Florentinerin den korsischen Dialekt kaum besser verstand als ihre Herrin, war ebenso wissbegierig wie diese. Und bevor noch Miss Lydia ihr durch einen heimlichen Seitenstoß hatte abraten können, wandte sie sich an Orso. »Herr Leutnant«, sagte sie, »was bedeutet das, jemandem den Rimbecco geben?« »Den Rimbecco«, wiederholte Orso. »Oh, das ist die tödlichste Beleidigung, die man einem Korsen zufügen kann. Es bedeutet den Vorwurf, sich für die Ermordung eines Verwandten nicht gerecht zu haben.« »Wer hat Ihnen davon gesprochen?« »Gestern in Marseille«, fiel Miss Lydia der Zofe, die schon antworten wollte, ins Wort, »hat der Schiffspatron sich dieses Ausdruckes bedient.« »Und von wem sprach er in solchem Zusammenhang?«, fragte Orso lebhaft. »Ach, er erzählte uns eine alte Geschichte aus der Zeit von, ja, ich glaube, sie bezog sich auf die Vanina d'Ornano.« »Ich vermute, Mademoiselle, dass die Todesart der Vanina sie nicht mit besonders freundlichen Gefühlen für unsere Nationalhelden, den tapferen Sampiero, erfüllt hat.« »Finden Sie etwa, dass seine Tat ein besonderes Heldenstück gewesen sei?« »Sein Verbrechen erklärt sich durch die wilden Sitten der Zeit. Außerdem lag Sampiero in tödlichem Streit mit den Genuesen. Welches Vertrauen hätten seine Landsleute noch in ihn setzen können, wenn er die Frau nicht bestraft hätte, die mit den erbitterten Feinden Korsikas in geheime Verhandlungen getreten war?« »Vanina«, fügte der Matrose hinzu, »war ohne Erlaubnis ihres Ehemannes weggegangen, und Sampiero hat recht gehandelt, wenn er ihr den Hals umgedreht hat.« »Aber«, warf Miss Lydia ein, »es war die Liebe zu ihrem Gemahl, die sie antrieb. Um ihn zu retten, ging sie zu den Genuesen und bat um Gnade für den angebeteten Mann.« »Für ihn um Gnade bitten, das bedeutete ihn erniedrigen«, rief Orso leidenschaftlich. »Und dann hat er sie mit eigener Hand getötet«, fuhr Miss Neville entrüstet fort. »Nur ein Ungeheuer konnte solche Freveltat begehen.« »Aber sie selbst hatte Sampiero um die Gunst gebeten, von seiner Hand zu sterben dürfen. Mademoiselle, halten Sie auch den Othello für ein solches Ungeheuer?« »Oh, es besteht ein großer Unterschied zwischen diesen beiden. Der Mohr von Venedig war eifersüchtig, Sampiero aber hatte nichts als seine Selbstgefälligkeit.« »Ist die Eifersucht nicht etwa auch eine Form der Selbstgefälligkeit?« »Sie ist die Selbstgefälligkeit der Liebe. und deshalb werden Sie vielleicht geneigt sein, Ihr mildernde Umstände zuzubilligen, Mademoiselle. Miss Lydia warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Dann wandte sie sich an den Matrosen und fragte ihn, wie lange die Reise noch dauern werde. »Wenn der Wind günstig bleibt, sind wir übermorgen da«, antwortete der Seemann. »Ich wollte, dass Ajaccio schon in Sicht wäre. Dieses Fahrzeug beginnt mich entsetzlich zu langweilen.« Sie erhob sich, nahm den Arm ihrer Jungfer und ging ein paar Schritte auf und nieder. Orso, unschlüssig, wie er sich verhalten solle, blieb am Steuerruder stehen. »Mein schönes Mädchen, beim Teufel«, murmelte der Matrose, »wenn die Flöhe in meinem Bett alle so viel Reiz hätten wie Sie, würde ich mich gern von Ihnen beißen lassen.« Miss Lydia schien die naive Anerkennung vernommen zu haben und nicht gerade erbaut davon zu sein. Sie hielt es für geraten, sich rasch in die Kajüte zurückzuziehen. Dann begab auch Orso sich zur Ruhe. Nach wenigen Minuten jedoch kam die Kammerjungfer wieder zum Vorschein und konnte, nachdem sie ein ausführliches Verhör mit dem Matrosen vorgenommen, ihrer Herrin folgende Aufschlüsse übermitteln. Der durch Orsos Hinzukommen unterbrochene Klagegesang war beim Tode seines vor 2 Jahren ermordeten Vaters, des Colonels de la Rebia, verfasst worden. Der Matrose, so berichtete die kammerjüngferliche Kundschafterin, zweifle nicht daran, dass Orso nach Korsika komme, um die Rache ins Werk zu setzen, so lauteten seine Worte, und habe die Meinung geäußert, binnen kurzem werde es frisches Fleisch geben im Dorfe Pietranera. Dieser Ausdruck wollte besagen, dass Signor Orso unzweifelhaft die Absicht habe, die beiden oder 3 Personen, die man für die Mörder seines Vaters halte, umzubringen. Diese Personen seien zwar vor Gericht gezogen worden, da sie aber sowohl Richter und Advokaten wie auch den Präfekten und die Gendarmen zuverlässig in der Tasche gehabt hätten, so seien sie als schneeweiße Unschuldslämmer befunden und mit allen Ehren freigesprochen worden. »Auf Korsika gibt es keine Gerechtigkeit«, hatte der Matrose hinzugefügt. »Ich habe mehr Vertrauen zu einer guten Flinte als zu einem Dutzend königlicher Gerichtsräte. Wer bei uns zu Lande einen Feind hat, dem bleibt nur die Wahl zwischen den 3 S. Schioppetto, Stiletto, Strada. Flinte, Dolch, Flucht.« Diese Auskünfte waren angetan, Miss Lydias Beziehung und Verhalten zu dem Leutnant de la Rebia wesentlich zu verändern. In den Augen dieser romantischen Engländerin war Orso jetzt zu einer Persönlichkeit geworden. Seine scheinbare Sorglosigkeit, seine gute Laune und Freimütigkeit, alles, was ihr zunächst so sehr missfallen hatte, ließen ihn jetzt nur umso interessanter erscheinen. Entsprang doch dies Gehaben der tiefen Verstellungskunst einer Seele, die, zur höchsten Tat bereit, von ihrer Zerrissenheit, von ihren leidenschaftlichen Empfindungen und Plänen nicht das geringste Anzeichen verriet. Dieser Leutnant erschien ihr jetzt als eine Art Fiesco, als ein Mann, der die erhabensten Absichten unter der Maske tändelnder Leichtfertigkeit verbarg. Allerdings ein paar schuftige Mordbuben umzubringen, war nicht ganz so glorreich wie das Land vom Tyrannen befreien. Dennoch bleibt eine schöne Rache etwas unbestreitbar Edles. Außerdem sind alle Damen froh, wenn ihre Helden sich nicht mit Politik befassen. Erst jetzt entdeckte Miss Neville, dass der Leutnant sehr große Augen hatte, sehr weiße Zähne, einen eleganten Wuchs, Erziehung und auch einige gesellschaftliche Erfahrung. Kommenden Tages sprach sie viel mit ihm und seine Unterhaltung schien ihr interessant. Ausführlich befragte sie ihn über sein Land. Er antwortete in fesselnder Weise. Er hatte seine korsische Heimat schon in früher Jugend verlassen, um das Lyzeum, späterhin die Kadettenanstalt, zu besuchen. Und somit war die Insel für ihn mit allen Reizen und Farben der Poesie geschmückt geblieben. Mit Lebhaftigkeit sprach er von ihren Bergen, ihren Wäldern, von den eigentümlichen Sitten der Bewohner. Des Öfteren kam in seiner Schilderung das Wort Rache vor. Denn niemand kann von Korsen sprechen, ohne die ihnen eingeborene Leidenschaftlichkeit entweder zu tadeln oder zu rechtfertigen. Orso setzte seine Zuhörerin in ein gewisses Erstaunen, als er die, gleich einer ewigen Krankheit, sich forterbenden Gehässigkeiten seiner Landsleute gemeinhin verdammte. Bei der ländlichen Bevölkerung jedoch, bei den Bauern, entschuldigte er sie mit der Formulierung, die Vendetta, die Blutrache, sei das Duell der Armen. Nur nach einer regelrechten Herausforderung, wie beim Duell, pflege man einander zu ermorden. Hüte dich, ich hüte mich. Diesen feierlich warnenden Ruf müssen die Feinde austauschen, bevor sie das Recht haben, sich gegenseitig in die verderbenbringende Falle zu locken. Zwar sind die Mordtaten bei uns zahlreicher als irgendwo anders, fügte der Leutnant hinzu, aber niemals liegt diesen Verbrechen ein gemeines Motiv zugrunde. Wir haben viele Mörder, aber keinen einzigen Dieb. Während Orso die Worte Mord und Rache aussprach, beobachtete Miss Lydia ihn genau, vermochte jedoch nicht die geringste Erregung in seiner Miene zu entdecken. Da sie indessen kategorisch dekretiert hatte, seine heldenhafte Selbstbeherrschung mache ihn für alle Augen, ausgenommen ihrer eigenen, undurchdringlich, so zweifelte sie keinen Augenblick, dass den Mahnen des Colonels de la Rebia die verlangte Sühne binnen kurzem dargebracht werden würde. Schon war Korsika in Sicht. Der Kapitän nannte dem jungen Mädchen die Hauptpunkte der Küste. Miss Lydia hörte die Namen mit Wohlgefallen. Ohne solche geografischen Informationen wird jede Reise langweilig. Bisweilen gewahrte man durch das Fernrohr des Colonels einen Insulaner, der, braun gekleidet, eine lange Flinte auf dem Rücken, auf seinem Rösslein die steilen Hänge hinabritt. In jedem glaubte Miss Lydia, einen Räuber erblicken zu dürfen oder wenigstens einen auf Rache für die Ermordung seines Vaters ausziehenden Sohn. Auch so bedeutete ihr jedoch, es seien alles nur harmlose Dorfbewohner, die friedlich ihren Geschäften nachritten. Die Waffe trage man mehr um der Mode als um der Sicherheit willen. Es handele sich da um eine Koketterie ähnlich jener, die dem Dandy seinen eleganten Spazierstock in die Hand drücke. Miss Lydia fand die Flinte, wenn auch nicht so romantisch wie einen blitzenden Dolch, immerhin heroischer als einen Spazierstock. Auch fiel ihr rechtzeitig ein, dass in Lord Byrons zündenden Dichtungen sämtliche Heldengestalten einer Kugel zum Opfer fielen und nicht dem klassischen Stilett. Nach dreitägiger Fahrt befand man sich vor der Inselgruppe der Sanguinea und den Augen unserer Reisenden enthüllte sich das herrliche Panorama der Bucht von Ajaccio. Dieser Anblick ist häufig mit dem des Golfs von Neapel verglichen worden. Und in dem Augenblick, wo die Goelette in den Hafen einfuhr, wurde die Ähnlichkeit noch verstärkt durch eine brennende Macchia, deren die Punta di Girato einhüllende Rauchwolken den Gedanken an den Vesuv geradezu provozieren zu wollen schienen. Aber, ganz im Gegensatz zu dem heiteren Glanz der Umgebung von Neapel, ist um Ajaccio alles öde und tot. Nur auf düstere Waldungen und kahle Gipfel fällt der suchende Blick. Keine einzige Villa ringsum, keinerlei menschliche Siedlung, nur hier und da, auf den die Stadt überragenden Höhen, einige vom Dunkel des Grüns sich grell abhebende weiße Flecke. Gedächtniskapellen, Familiengräber. Eine Landschaft von tragischer Schönheit. Dem entspricht der Anblick der Stadt. Keine Bewegung in den Straßen. Nur ein paar Müßiggänger, immer dieselben, keine Frau, höchstens ein paar Bäuerinnen, die ihr Gemüse zum Verkauf bieten, kein lautes Reden, kein Lachen und Singen wie in Italien. Bisweilen gewahrt man im Schatten eines Baumes an der Promenade einige bewaffnete Bauern. Karten spielend oder dem Spiele zusehend. Kein Rufen, kein Streiten. Wenn das Spiel lebhaft wird, vernimmt man Pistolenschüsse, die der Bedrohung stets vorausgehen. Der Korse ist von Natur ernst und schweigsam. Des Abends kommen einige Gestalten zum Vorschein, sich an der Frische zu laben, aber die Spaziergänger auf dem Corso sind fast nur Ausländer. Die Insulaner bleiben vor ihren Häusern, ein jeder scheint auf der Lauer zu liegen, wie ein Falke in seinem Nest. Nachdem Miss Lydia Napoleons Geburtshaus besucht und sich dort auf mehr oder weniger loyale Weise ein Stückchen Tapete angeeignet hatte, verfiel sie 2 Tage nach der Landung in abgründige Melancholie. Das ist unvermeidlich in einem Lande, dessen Ungeselligkeit den Fremdling zu völliger Isolierung verurteilt. Die junge Dame bereute jetzt den Eigensinn, der sie zu dieser Fahrt veranlasst hatte. Aber eine sofortige Rückkehr würde ihren Ruf als den einer unerschrockenen Reisenden schwer beeinträchtigt haben. So suchte sie sich in Geduld zu fassen und die Zeit so gut wie möglich totzuschlagen. Sie legte ihre Bleistifte und Farben zurecht, machte eine Anzahl Hafenskizzen und entwarf das Porträt eines sonnenverbrannten, weißbärtigen alten Melonenverkäufers von exquisit schurkenhaftem Aussehen. Da all dieser Zeitvertreib der grenzenlosen Langeweile nicht zu steuern vermochte, so beschloss sie, dem Abkömmling der Caporali den Kopf zu verdrehen. Das war kein besonders schweres Unternehmen, denn Orso hatte es offenbar durchaus nicht eilig, sein Heimatdorf wiederzusehen. In Ajaccio hingegen schien es ihm, obwohl er fast mit niemandem sprach, außerordentlich gut zu gefallen. Miss Lydia stellte sich die erhabene Aufgabe, diesen korsischen Bären zu zähmen. Das heißt, ihn von dem düsteren Vorhaben, das ihn in seine Heimat zurückgerufen hatte, abzubringen. Wäre es nicht bedauerlich gewesen, diesen sympathischen jungen Mann unberaten in sein Verderben rennen zu lassen? Und würde es für sie nicht höchst ehrenvoll sein, einen Korsen zu christlicher Milde bekehrt zu haben? Die Tage verliefen folgendermaßen. Früh am Morgen gingen der Colonel und der Leutnant auf die Jagd. Miss Lydia zeichnete oder schrieb an ihre Freundinnen, um die Briefe mit der Ortsbezeichnung Ajaccio zieren zu können. Gegen 6 Uhr kamen wildbrettbeladen die Jäger zurück. Man dinierte, Lydia sang, Papa nickte ein, die jungen Leute plauderten bis spät.